Drittens, der Inhalt der Vernehmung. A. Eide mit Morddrohungen. Vorbemerkung. Immer wieder betonen die Freimaurer, es würden keine Eide geschworen. Dass Eide geschworen werden, behauptet niemand. Bei der Aufnahme wird dem Aufzunehmenden ein Verschwiegenheitsgelübde bzw. ein strenges Versprechen zur Verschwiegenheit abgenommen. Und bei dieser Gelegenheit werden aus historischem Interesse Eide mit Morddrohungen verlesen. Der Streit, ob die verlesenen Eide geschworen werden oder nicht, ist unerheblich. Maßgebend ist, dass ein Gelübde abgenommen wird. Ich komme darauf zurück. Das Verschwiegenheitsgelübde wird bei der Beförderung in höhere Grade mit jedem Grade wiederholt. Stets sind bei der Abnahme des Gelübdes alle Brüder dieses Grades anwesend, soweit sie nicht besonders entschuldigt sind. Die fortgesetzte Wiederholung des Gelübdes wirkt selbstverständlich auch auf die übrigen Anwesenden. Der Eid, der bei der Abnahme des Gelübdes verlesen wird, enthält folgenden Schlusssatz: Ich verbinde mich dazu, bei der Strafe, welcher ich mich, wenn ich nicht Wort halte, unterwerfe, nämlich, dass man mir die Lippen mit einem glühenden Eisen abbrenne, die Hand abhaue, die Zunge ausreiße, die Gurgel abschneide und endlich meinen Körper in einer Loge der Brüder Freimaurer während der Arbeit und Aufnahme eines neuen Bruders zur Schande meiner Untreue und zum Schrecken der übrigen aufhänge. Oder: Alles dies schwöre ich bei dem festen und unerschütterlichen Entschluss, es zu halten, unter keinem geringeren als der folgenden Strafe, dass mein Hals quer durchgeschnitten, meine Zunge herausgerissen, mein Herz aus meiner linken Brust genommen und mein Leib in zwei Stücke geteilt werde. Es bestehen noch andere Formeln, die stets darauf hinauslaufen, dass der Körper des getöteten Verräters verschwinden muss. Das Landgericht Frankfurt hat den Sachverhalt durchaus richtig erfasst. Der entsprechende Teil des Beweisbeschlusses lautet: Die Zeugen sollen vernommen werden darüber, ob die Logenmitglieder auch jetzt noch, nachdem die Geheimnisse enthüllt sind, versprechen, nicht über Logenangelegenheiten zu sprechen und ob den Mitgliedern auch heute noch Eide mit Morddrohungen bei einer Gelegenheit zur Kenntnis gebracht werden, die die Absicht erkennen lässt, dass der einzelne Freimaurer sich den Inhalt der alten Eide bei Ablegung seines Verschwiegenheitsgelübdes vor Augen halte. Die Aussagen der Zeugen lauten: Erstens, Zeuge Müllendorf. Über meine Stellung in der großen Landesloge gebe ich an, dass ich vom 24. Juni 1916 bis 24. Juni 1931 Großmeister war. Über die Eide führte Zeuge Müllendorf Folgendes aus: Es ist richtig, dass bei der Aufnahme ein alter Eid in historischer Form vor der Abgabe der Schweigeverpflichtung dem Aufzunehmenden vorgelesen wird und dass an dessen Schluss der Schwörende sich damit einverstanden erklärt, dass er mit dem Tode bestraft wird. Es handelt sich hierbei um die Aufnahme in den ersten Grad. Der Inhalt der Formel des alten Eides, in der sich der Schwörende der Todesstrafe unterwirft, entspricht dem Sinne nach etwa den Formeln, die Ludendorff in dem Werk Vernichtung usw. 131. bis 140.000 Seite 55 abgedruckt. Ein Zusammenhang zwischen der alten Formel mit Unterwerfung unter die Todesstrafe, die in der großen Landesloge bei der Aufnahme in den ersten Grad verlesen wird, mit dem abzunehmenden Schweigegelübde besteht nur insofern, als der alte Eid unmittelbar vor der Abnahme der Schweigeverpflichtung verlesen wird. Das Halszeichen steht mit dem alten Eid insofern in Zusammenhang, als es Bezug nimmt auf die eine Drohung des alten Eides. Dieses Halszeichen ist heute noch in Gebrauch. Zweitens, der Zeuge Habicht gibt an: Ich bin seit Mai 1920 Nationalgroßmeister der großen Nationalmutterloge zu den drei Weltkugeln. Ich bemerke, dass sich meine Aussage nur auf die große Nationalmutterloge bezieht. Soweit ich über andere Großlogen aussagen muss, tue ich dies nur, soweit ich davon unterrichtet bin und soweit mein Erinnerungsvermögen reicht. Wir haben drei Johannesgrade und darüber hinaus vier Erkenntnisstufen, deren erste die allgemeine schottische Loge ist. Die drei anderen bilden den inneren Orient. In jeder dieser Stufen wird eine Verpflichtung abgenommen, über das Brauchtum dieser Stufe Verschwiegenheit gegenüber Außenstehenden und den Mitgliedern unterer Stufen zu bewahren. Der Wortlaut dieser Verpflichtungen wird dem Neueintretenden vorgelesen. Ich habe nie miterlebt, dass bei einer Abnahme der Schweigeverpflichtung der alte Eid, in dem sich der Schwörende der Todesstrafe unterwarf, verlesen wurde. Es ist aber in das Ermessen der Meister vom Stuhl gestellt gewesen, bei der Lehrlingsaufnahme, bei der Abnahme der Schweigeverpflichtung, den alten Eid verlesen zu lassen, der auf die durchgeschnittene Gurgel und die ausgerissene Zunge usw. so hinweist. Seit etwa 2 Jahren steht der Eid nicht mehr in unserem Aufnahmeritual und darf deshalb auch nicht mehr verlesen werden. Er kam aber auch nur bei der Neuaufnahme in Frage, nicht aber bei den Beförderungen. Wir haben, um den Wert und um die Bedeutung der Verschwiegenheit den Neuaufzunehmenden verständlich zu machen, damals die Verlesung des alten Eides gestattet und die Eidesformel in dem alten Ritual bestehen lassen. Die Eidesformel stand im Ritual als Anmerkung, sie konnte aber verlesen werden. Es ist mir bekannt, dass die Großloge zur Freundschaft bei Neuaufnahmen vor der Abnahme der Schweigeverpflichtung den alten Eid zur Verlesung brachte. Es gibt freimaurerische Kreise, die das Halszeichen, das Brust- und Bauchzeichen auf den alten Eid beziehen lassen. Drittens, Schulrat Bielig sagte am 13. Mai 1932 vor dem Amtsgericht Erfurt unter anderem Folgendes aus: Mir sind nicht alle Logensysteme in ihren Einzelheiten bekannt. Ich weiß nur, dass bei der Aufnahme der sogenannten Eid mit Morddrohung vor der Abnahme des Schweigegelübdes aus historischem Interesse verlesen wird. Erläuterung: Die drei Zeugen bestätigen also, dass bis vor ganz kurzer Zeit in den drei altpreußischen Großlogen bei der Aufnahme, bei der Abnahme des Gelübdes zur Verschwiegenheit der Eid mit den Morddrohungen verlesen wurde. Bruder Habicht fügte hinzu, es gäbe freimaurerische Kreise, die das Halszeichen, das Brust- und Bauchzeichen auf den alten Eid beziehen lassen. Das Halszeichen, das Brustzeichen und das Bauchzeichen sind geheime Erkennungszeichen aller Freimaurer. Der Freimaurer hält die Finger so, dass sie mit der Handwurzel einen rechten Winkel bilden und fährt mit dieser Handhaltung mit der Hand quer über den Hals, beziehungsweise über die Brust oder über den Leib. Diese Zeichen bedeuten nach dem freimaurerischen Schrifttum, dass der Freimaurer sich lieber die Gurgel durchschneiden oder die Brust oder den Bauch aufreißen lassen will, als die Geheimnisse des Bundes zu verraten. Nach dem Meisterkatechismus von Bruder Fischer, der nach vielen freimaurerischen Quellen für alle Logen mit Ausnahme der großen Landesloge gilt, ist diese Bedeutung nur formal. Vergleiche Fischers Meisterkatechismus, Seite 14. Des Weiteren sagte Habicht aus, dass etwa 2 Jahre vor seiner Vernehmung, also etwa im Jahre 1930, die Verlesung des geschmacklosen Eides abgeschafft wurde. Vor mir liegt die Originalausgabe des Buches »Die offenbarte Freimaurerei« aus dem Jahre 1745. In diesem Buch ist gesagt, dass durch die Dunkelkammer, ferner durch das mindestens 2 Stunden lange Verbinden der Augen, durch das plötzliche Auftreten des Lichtes bei Abnahme der Binde, durch die plötzlich auf den Aufzunehmenden gerichteten Degenspitzen, durch die Brüder mit den Schürzen, ferner durch die Ungewissheit eine ziemlich lebhafte Bestürzung hervorgerufen wird. Nachdem der Aufzunehmende das oben Genannte über sich ergehen ließ, wird ihm unter Verlesung des alten Eides das Gelübde mündlich und schriftlich abgenommen.